Ich will ihm Brust und Herz verschreiben. Ich weiß gewiss, er liebet mich. Mein Herz liebt ihn auch inniglich und wird ihn ewig ehren. Was könnte mich nun für ein Feind bei solchem Glück verletzen?